gehen. Und die Frage, die sich mir dadurch stellt, ist, welchen Weg ich nehme. Soll ich den Weg gehen, der mir gefällt? Suche ich einen, der mir recht bequem. Doch nicht, was ich denke und wünsche, erzählt, wie erfüllt will ich gehen. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Lass mich's erkennen, o Herr, und bekennen, dass du nie einen Fehler machst. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Und all mein Sinnen und alles beginnen möcht ich, dass du, Herr, überwachst. Manche Frage stellt sich im Leben mir, doch fehlt oft die Antwort dazu. Und ich frage Freunde, frag dort und hier und forsche ohne Ruh. Es bleibt vieles, was keine Antwort hat, bleibt vieles, was rätselhaft ist. Darum frag ich Gott, meinen Herrn, um Rat im Namen Jesu Christ. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Lass mich's erkennen, o Herr, und bekennen, dass du nie einen Fehler machst. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Und all mein Sinnen und alles beginnen möcht ich, dass du, Herr, überwachst. Lasst uns immer handeln nach Jesu Sinn, so wie es die Bibel uns sagt. Unser Weg führt dann nur zum Himmel hin, wenn man nach Jesus fragt. Überall soll er unser Hirte sein, ganz gleich, ob man über uns lacht. Wenn er bei uns ist, sind wir nie allein, am Tag und in der Nacht. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Lass mich's erkennen, o Herr, und bekennen, dass du nie einen Fehler machst. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Und all mein Sinnen und alles beginnen möcht ich, dass du, Herr,